Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Für die Piraten spricht der Kollege Fricker. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der hier vorliegende Antrag der Regierungsparteien ist bemerkenswert. Bemerkenswert, weil hier mit viel Mühe viel Schaum geschlagen wird. Mit Ausblicken, Absichtserklärungen und Ankündigungen alleine lässt sich nach Meinung der Piraten nämlich Politik nicht wirklich gestalten. Die Piratenfraktion wird aufmerksam verfolgen, ob ihren Worten auch Taten folgen. Hierzu beispielhaft drei Fragen. Wird die Landesregierung es schaffen, finanzschwachen Kommunen die Beteiligung an Strukturfondsprojekten zu ermöglichen? Können die strukturschwachen Regionen in NRW darauf verlassen, angemessen an den Fördermitteln berücksichtigt zu werden, wie sie kraftvoll verkünden? Wie kann der Zugang zu Fördermitteln für kleine Unternehmen einfacher und attraktiver gestaltet werden? An der Bewältigung unter anderem dieser Fragen wird sich die Landesregierung messen lassen müssen. Wir Piraten bieten Ihnen auch an dieser Stelle an, mit uns zusammenzuarbeiten, um tragbare Lösungen für die Bürger, Kommunen und Unternehmer des Landes zu schaffen. In Punkt 7 weisen Sie auf die stärkere Einbindung sozial relevanter Interessenverbände hin. Leider scheint Ihr rot-grünes Gesellschaftsbild aus den 70er Jahren zu stammen. Denn wir vermissen dabei alle aktuellen Akteure, wie zum Beispiel Verbraucherschutz, Menschenrechts-, Datenschutz- und Migrantenvertretungen. In Punkt 9 fordern Sie Erweiterung des Förderungskatalogs. Ob die begrenzten Fördermittel für nachhaltigen Tourismus, so wünschenswert dieser auch ist, ausgegeben werden sollen, ist fraglich. Die Piratenfraktion unterstützt natürlich ausdrücklich den Ausbau des Breitbandnetzes. Warum die Landesregierung Investitionen in die Zukunftstechnologie mit nur ca. 10 Millionen Euro im Jahr fördert, ist nur ein Rätsel. Die Berücksichtigung dieses Punktes im Förderkatalog des EU-Strukturfonds wäre eindeutig zu befürworten. Grundlegende Bedingung für eine wirksame Förderung ist, dass die Mittel bei den richtigen Stellen vor Ort ankommen und nicht zuvor versickern. Der aktuelle Bericht des Europäischen Rechtshofs macht es aber erschreckend deutlich, dass dies durchaus nicht selbstverständlich ist. Die Piratenfunktion fordert die Landesregierung an dieser Stelle explizit auf, nachzuprüfen, ob ein verschwenderischer Umgang mit Fördermitteln auch in NRW stattgefunden hat oder stattfindet. Erlauben Sie mir noch eine letzte Bemerkung. Sie sprechen in Ihrem Antrag von den größten Zukunftsfragen Europas, wie der Schaffung nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen, dem Klimaschutz, der Bewältigung des demografischen Wandels, der Chancengleichheit und vieles mehr. Wir Piraten begrüßen es ausdrücklich, denn diese wichtigen Themen aus Ihrer europäischen Agenda stehen. Doch eines sollte bei diesen hehren Themen nicht untergehen. Europa kann seinen Teil dazu beitragen, aber gelöst werden müssen die wichtigen Fragen vor Ort. Denn die Bürger und die politischen Strukturen der Regionen. Dass wir Piraten den Subsidiaritätsgedanken auch wirklich einfordern, das konnten Sie ja bereits durch von uns initiierte Subsidiaritätsrüge erleben. Verehrte Frau Ministerin Spaldüren, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fricke. Für die Landesregierung hat Frau Ministerin Dr. Spaldüren das Wort. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.